Verantwortlich für die nachfolgende Sendung ist Peter Maywald. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen zu Maywalds Corner, dem etwas anderen Musikmagazin. Peter Maywald wünscht viel Spaß beim Zuhören. Ein herzliches Willkommen zu Maywalds Corner, dem etwas anderen Musikmagazin. Mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung und mit Anmerkungen des Soundtracks of Her Life, C.S. Braun. Oder wie sie in vollem Namen heißt, Cordula Schlößer Braun. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Meine Mutter wollte Opernsängerin werden. Bevor sie Mutter wurde, freilich. Danach lief sie immerhin singend durch die Wohnung und betonte uns mit klassischer Musik, Opernarien zumeist. Die Königin der Nacht wurde mir lieb. Sogar mein Wellensittich konnte die ersten Takte pfeifen. Mit vielleicht 6 Jahren spielte ich in einer Oper für Kinder das Feuer, ganz in Rot gekleidet und ziemlich ungestüm. Da mochte ich die Klassik. Später sollte sie das Einzige sein, was zu Hause gehört werden durfte. Da mochte ich sie dann nicht mehr. Vielleicht aus purem Protest der Obrigkeit und Machtausübung der Mutter gegenüber, vielleicht aber auch, und dieses Gefühl beschleicht mich heute immer wieder, weil ich in einer bestimmten Zeit selbst schon so voller Emotionen war, dass mich die unglaublich emotionale Kraft der Klassik nicht gehalten, sondern fortgespült hätte. Vielleicht, weil ich mich meinen tiefen, vorhandenen Gefühlen hätte stellen müssen. ABBA gab es auf Kassette und Boney M., die einzigen populären Klänge, die ab und an durch die Zimmer schwebten. ABBA krallte ich mir und sog sie auf und bewahrte sie wie einen unfassbaren Schatz. Dabei war es diese Faszination zwischen guter Laune und irgendwie trotzdem Gefühligen, die mir zusätzlich besonders war. Chiquitita, eines der langsameren Lieder. Ich verstand sicher den Text noch nicht zur Gänze, aber es suchte sich in mir einen Platz und fand ihn auch. Meine ersten Schriftstücke, neben auf Englisch verfassten Tagebüchern, waren englische Songtexte. Irgendwie fiel es mir leichter, diese aufkommenden, pubertären Emotionen aller Farben in einer fremden Sprache zu äußern. Vielleicht wäre mir die Direktheit der deutschen Sprache in dieser Zeit selbst zu nahe gegangen. Vielleicht brauchte ich noch einen gewissen Abstand zu mir selbst. Chiquitita

Maiwalds Corner mit Peter Maiwald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Autorin C.S. Braun. Mit dem Soundtrack of her life sozusagen. Wir hörten ABBA mit Chiquitita. Ein paar Einflüsse stammen auch von meinem älteren Bruder. Vielleicht wollte ich sie auch nur hören, weil mein Bruder es durfte und ausgiebig tat, warum auch immer er es durfte. Sicher gefiel mir vieles gar nicht. Manche Musik jedoch war anders. Hier auch schon ganz offensichtlich wegen der Texte, die mich beeindruckten, in denen ich etwas von mir selbst finden konnte, obwohl ich doch gar nicht gemeint war. Oder etwa doch? Musik, nur wenn sie laut ist, von Herbert Grönemeyer. Fensterbank lässt ihre Beine baumeln zur Musik. Der Lärm aus ihrem Zimmer macht allen Nachbarn krank. Sie ist beseelt, lächelt, vergnügt. Sie weiß nicht, dass der Schnee lautlos auf die Erde fällt. Merkt nichts vom Klopfen an der Wand. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn sie ihr in den Magen fährt. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn der Boden unter den Füßen bebt, dann vergisst sie, dass sie taub ist. Der Mann ihrer Träume muss ein Bassmann sein. Das Kitzeln im Bauch macht sie verrückt. Ihr Mund scheint voll lauter Glück still zu schreien. Ihr Blick ist der Welt entrückt. Ihre Hände wissen nicht, mit wem sie reden sollen. Es ist niemand da, der mit ihr spricht. Sie macht Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn sie in den Magen fährt. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn der Boden unter den Füßen bebt, dann vergisst sie, dass sie taub ist. Wow, wow, wow, wow. Auf ihrem ersten großen Stadionkonzert, für das Cordula S. Braun oder C.S. Braun, soweit sie sich erinnerte, im Radio Karten gewonnen hatte und auf das ihr großer Bruder sie natürlich begleiten musste, spielte eine Vorband, The Jeremy Days, und sie fiel sofort in Liebe. Bis heute ist ihr der Auftritt der Jeremy Days besser im Gedächtnis geblieben als der des großen Herbert Grönemeyer. Denn irgendwann, mitten in einem Song, hörten sie auf zu spielen und meinten zum Publikum, es solle sich doch einfach mal umdrehen. Alle taten es und staunten, denn im Hintergrund spannte sich ein immenser Regenbogen über das Stadion. Besser hätte kein Konzert sein können. Wobei, war es wirklich bei den Jeremy Days oder sprach doch Herbert diese Worte? Manches romantisiert man ja auch im Nachhinein, sei es drum. I see something I've never seen before. Passt jedenfalls. Jeremy Days, Julie Through the Blinds, der 7-Inch Remix. Talk now, big plans are made, listen, but all my words come back to me slowly. The heavenly music would stop, I'm sure it would stop. Ooh, if the angels could only see us now. You can't see no more. I swear if I could tear them all down. And I'll talk and talk for hours. I see how far that gets me. Ooh, I told you. But you let through the blinds. I see something I've never seen before. You let through the blinds. I know there's music outside this door. Der Soundtrack ihres Lebens sozusagen von C.S. oder Cordula S. Brown. Die Jeremy Days mit Julie Through the Blinds, der 7-Inch Remix. Das Grönemeyer-Konzert war zunächst als absolute Ausnahme verstanden worden. Vielleicht war es aber auch einfach der Anfang, denn bis dahin hatte die gute Cordula keine nicht-klassischen Konzerte besuchen dürfen. Andere in ihrer Klasse gingen zu Depeche Mode oder Ähnlichem, sie nicht. Und somit war sie auch raus und uninteressant für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Das war jedenfalls einer der ihr offensichtlichen Gründe. Natürlich bekam sie aber doch einiges Musikalisches am Rande mit und auch im Unterricht wurden Songtexte besprochen und dann die Stücke angehört. People are people zum Beispiel. Klar gefiel ihr das. Der ganze Frust der Jugend lag für sie in den Industriesounds und Wut und Rebellion hatte sie genauso in ihr wie jeder andere Teenager. Hier sind Depeche Mode mit People are people. Thank you. Ein bisschen, um der Popkultur trotz der innerfamiliären Ablehnung näher zu kommen, vielleicht aber auch ein bisschen, um bei Gleichaltrigen nicht immer ganz außerhalb zu stehen, erkannte Cordulaes Braun einen Kompromiss, eine musikalische Crossover sozusagen, zu dem ihre Mutter sicher nicht würde Nein sagen können. Denn die Künstlerin hatte eine klassische Gesangsausbildung, Jennifer Rush. Und immerhin durfte sie mit Anfang 14 mit ihrem ersten Freund, der vermutlich sehr hat leiden müssen, auf ein Konzert von ihr in die Grugerhalle. Ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden brachte sie dieser Umstand jedoch nicht näher. Hier kommt Jennifer Rush mit The Power of Love. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I The Power of Love. Ja, Liebe hatte Cordula S. Brown auch schon mit 14 Jahren in ihr. Eine ganze Menge davon, die sie bis dahin nicht wirklich auszudrücken vermochte. An einem gewöhnlichen Tag hörte sie in ihrem Zimmer leise Radio. Wie sie schrieb, ich glaube, es war Unterhaltung am Wochenende im WDR. Das durfte irgendwann sein mit Kabarett, das diesen Namen noch verdiente, und Liedermachern. Und, wie sie schreibt, ich merkte an einer Stelle plötzlich auf. Da sprach zunächst eine Stimme mit bayerischem Akzent einen Text, der sofort in mir Bilder schuf, um hernach zu singen und beherzt in die Tasten eines Klaviers zu greifen. Diese Stimme, der Ausdruck, ich war wie in einem Bann. Dann sagte die Moderatorin, dass es für den Abend noch Restkarten in Mülheim gäbe. Sofort rannte ich zu meiner Mutter und bettelte sie an, dass wir dorthin gehen müssten. Ich rechnete mit nichts, am wenigsten damit, dass sie sich sofort ans Telefon hängen würde, um Karten zurücklegen zu lassen für die gesamte Familie. Ich weiß noch, wie ich in der Stadthalle saß und staunte. Das ganze Konzert über staunte ich. Vermutlich habe ich nicht einmal geatmet. Nun, wahrscheinlich schon. Aber von dem Zeitpunkt an wusste ich, was Musik schaffen kann und Texte. Wir lernten Konstantin noch am selben Abend persönlich kennen und ich begriff mit 14 endlich, dass man doch auch in seiner Muttersprache tiefe Texte verfassen kann. Noch tiefere, als ich sie bislang gewagt hatte zu schreiben. Ich erkannte mich in Konstantins Texten und von da an schrieb ich auch auf Deutsch Kurzgeschichten, Gedichte und Anfänge von epischen Werken. Konstantin Wecker, Der Baum singt, und Der Baum, das neu eingelesene Gedicht von Michael Dangel. Bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung und mit ihren persönlichen Anmerkungen von Cordula S. Brown. Ich bin ein Baum. Ich bin auf einem Hügel geboren. Mich schützen keine Wälder. Ich stehe allein. Männer mit Beilen bestimmen die Gegend. Doch wir Bäume sind nie verloren. Unter der Erde, unsere Wurzeln berühren sich leis. Ich bin ein Baum. Wende mich lieber zur Sonne hin. Liebende lehnen sich an mich an, wenn sie hilflos sind. Ich wechsle die Farbe, den Namen, die Form, aber nie den Sinn. Und habe eine kräftige Stimme gegen den Wind. Warum muss er gerade die in der vordersten Reihe stehen? Hinten möchte ich stehen. Ganz weit hinten. So weit hinten, dass mich keiner sieht. Mittendrin im Wald. Jetzt muss ich mir das alles mit anschauen, aus nächster Nähe. Unbeweglich schauen sie aus und trotzdem schirmen sie sich unaufhaltsam vor mit ihren Schildern und Knüppeln, Traktoren und Kreissägen. Manchmal werden sie ein bisschen aufgehalten von ein paar. Aber das sind ja viel zu wenig. Und die in ihre Uniformen, die werden immer mehrer. Wo's die bloß allweil auftreiben? Naja, man hat ja schon immer Armeen ankarren müssen, wenn man was verteidigen wollte. An das man selber schon gar nicht mehr glauben kann. Ich möchte flüstern zum Rennen, einen Mund haben zum Schreien, nicht festwurzelt sein, ich möchte mich befreien. Ja, ich war gern ein Feuer, eine Brandung, ein Sturm und kein Verseuchter am hohen Wurm. Früher war ich immer gern ein Riese gewesen im brasilianischen Urwald. und nicht so eine mickrige deutsche Eiche. Aber heutzutage holzen sie einen Urwald auch schon ab. Für McDonalds zum Beispiel. Ja. Jeden Tag Länder größer wie Bayern für die Rindviecher, die wo dann von den anderen Rindviecher zusammengefressen werden. Und uns? Uns hauen sie auch bloß wegen den Rindviecher zusammen, und zwar wegen denen, die wo sie das alles ausgedenkt haben. Ja, ich weiß schon, wir Bäume, wir können ja nicht denken. Aber bei euch ist das auch nicht so gewiss, glaube ich immer. Ich möchte fest haben zum Reden, am Mund haben zum Schreien, nicht Fistwurzel sein, ich möchte mich befreien. Ja, ich war gern auf Feier, eine Brandung, ein Sturm, und vor verseichter Baum hoher Wurm. Ich hab Angst. Lang lassen sie den nicht mehr aufhalten. Und da wird's halt mich jetzt bald als einen von den Ersten erwischen. Angeblich spüren wir ja nichts, wir Felsen, wir Viecher, wir Blärmen, wir Bäume. Angeblich haben wir kein Gefühl. Wie wir spüren und denken, lieben und fluchen. Ja, hört sie uns den nicht schreien, den lieben langen Tag. Hört sie uns alle miteinander nicht schreien, Land auf, Land ab, alle, die noch am Leben sind. Das ist ein Wehklagen, das ist ein Jammern. Ihr hört uns bloß nimmer, weil es keiner mehr aushalten wird. Ich hab Angst. Jetzt drang's die Ersten weg. Die wehren sich gut. Jetzt treten sie's und knüppeln sie's. Die wehren sie immer noch nicht. Bleibt's mir bloß vom Leib, ich hab euch doch nichts getan. Wir haben euch doch alle miteinander noch nie was durch. Und dabei könnten wir so gut auskommen miteinander. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir kehren doch alle zusammen. Wir sind doch alle vom selben Schlag. Ich möcht fürs Hand zum Aufrecht gehen und den Mund haben zum Lernen. Ich möcht bis Wurzel bleiben und nicht trotzdem wehren. Ja, ich war gern ein Feuer, eine Brandung, ein Sturm. Und vor verseichter Baum hoher Wurm. Ich möcht fürs Hand zum Aufrecht gehen und den Mund haben zum Lärm. Ich möcht bis Wurzel bleiben und nicht trotzdem mehren. Ja, ich war gern ein Feuer, ein Brand und ein Sturm. Und vor verseichter Baum hoher Wurm. Der Baum und der Baum singt von Konstantin Wecker, beziehungsweise das Gedicht eingesprochen von Michael Dangel. Maiwalds Corner mit Peter Maiwald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung und vielen, vielen Anmerkungen zu ihrer Musik von Cordula S. Braun, der Autorin C. S. Braun. Ich hatte, wie sie schreibt, einige Jahre im Kinderalter Klavierunterricht, der nicht besonders viel Früchte trug, obschon ein gewisses Talent vorhanden war. Meine erste ziemlich gute Lehrerin war eine sehr alte Dame, die leider bald verstarb. Danach ging es bergab. Neues Anfangen mit Volksliedern. Ich hatte mit 10 schon Sonatinen gespielt, gefolgt vom erneuten Lehrerwechsel zu russischer Strenge, die am liebsten mit dem Rohrstock geschlagen hätte und den Unterricht abbrach, wenn anfängliche Tonleitern nicht optimal geklappt hatten. Ein sehr schmerzvolles Unterfangen, das mir die Freude am eigenen Musizieren gänzlich nahm und bis heute nachwirkt, leider. Liebte ich doch immer Klavierklänge, auch die des Ausnahmepianisten, der Konstantin vor Jo Barnicke jahrelang begleitete. Wolfgang Dauner, Traumläufe. Traumläufe aus dem Album Solo Piano von Wolfgang Dauner aus dem Jahre 1984. Und Sie sind bei Maiwalds Corner zu Gast mit Peter Maiwald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung und mit vielen Anmerkungen zu den von ihr ausgewählten Liedern von der Autorin Cordula oder C.S. Braun. Durch Konstantin Wecker lernte ich so einige andere Musikerinnen, Musiker und Literaten kennen, gewann Einblicke in andere Genres. Sowohl musikalisch als auch schriftstellerisch. Also sog ich in mich auf wie ein trockener Schwamm, dem sich unverhofft eine Pfütze bietet. Da meine Mutter genauso hin und weg war von Konstantin Wecker, gab es ab diesem Zeitpunkt keine Einwände mehr gegen Ströme, die neben dem klassischen Fluss flossen. Wunder geschehen. Zwei der ganz großen Künstlerinnen adelten das legendäre Xantenkonzert, auf dem wir in der ersten Reihe standen. Gracias a la vida von Mercedes Sosa und Joan Baez. Señoras y señores, Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La la la la la la la la la la la la, canta. La la la la. Gracias a la vida mit Mercedes Sosa und Joan Baez. Tja, das zuvor erwähnte Konzert in Xanten wurde, abgesehen von vielen hochkarätigen Musikern, auch vom Modern String Quartet begleitet. Mutter von Cordula S. Brown und sie selbst hatten irgendwann backstage sich mit den Musikern angefreundet und sie verband mit dem damaligen Cellisten Joost derselbe Geburtstag. Wir vermittelten, wie sie schreibt, das Quartett damals auch in unserer Heimatstadt, klebten nachts Plakate. Eine schöne Zeit war das. Hier kommt Ornithology vom Modern String Quartet. Das Modern String Quartet mit Ornithology. Bei Maywald's Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung und mit vielen Anmerkungen zu den ausgewählten Liedern von der Autorin C.S. bzw. Cordula Braun. Ein paar Jahre später sollte sie noch ein junger Musiker in ihre Leidenschaft verweben, Pippo Pollina. Auch nachdem er mit Konstantin getourt war, besuchten wir, wie sie schreibt, weiter seine Konzerte. 1995 verstarb meine Mutter. Zunächst fiel es mir schwer, weiterhin die Konzerte zu besuchen, die wir sonst gemeinsam gesehen hätten, weiterhin zu den Musikern Kontakt zu halten, denn es war eher meine Mutter diejenige im Vordergrund gewesen. Ich hatte stets im Schatten genossen. Doch nach einiger Zeit ging ich wieder zu Konstantin und auch zu Pippo. Ich fuhr sogar alleine nach Verona, als er mit Freunden wie Schmidtbauer und Kälberer das Kunststück schaffte, das Abschlusskonzert der Südentour dort zu spielen, in der Arena. Ein unvergessliches Erlebnis, die Reise und das Konzert. Hier kommt von Pippo Pollina Leo aus dem Album Dodici Lettere d'Amore. Thank you. dimmi come sarà quel sorriso d'atmosfera che mi regalerai in quello strascico di sera, quando rileggerò le tue candide invettive, quando riascolterò le tue acque sulle mie rive, e mi disegnerai come la prima volta una profonda vertigine davanti la mia porta. Scendi da quel letto, Leo, che non è ancora il tempo di sparire, che tu sia maledetto, Leo, come i versi che non mi hai lasciato capire. Avec le temps tout s'en va, avec le temps tout s'en va, avec le temps je sais tout s'en va, avec le temps tout s'en va, avec le temps tout s'en va, avec le temps je sais tout s'en va. Et verse-moi encore à boire, mêlons le vin à la sueur, dans chaque courbe de nos verres, aux quatre coins de ma douleur, sur les couteaux de tes blasphèmes, sans doute nous nous blesserons, et le raisin de tes vendanges nous fera perdre la raison. Scendi da quel letto, Leo, che non è ancora il tempo di sparire, che tu sois maudit, Leo, et le verre que tu m'as pas fait comprendre. Esci da quella stanza, Leo, che non è ancora il tempo di tacere, il n'y a pas assez de vie, Leo, pour la laisser s'enfuir comme ça. Avec le temps tout s'en va, avec le temps tout s'en va, avec le temps je sais tout s'en va, avec le temps tout s'en va, avec le temps tout s'en va, avec le temps je sais tout s'en va. Leo von Pippo Pollina. Der Bruder von Cordula S. Brown hörte hingegen lange schon ganz andere Musik als sie selbst. Hardrock und Metal. Früher fehlte mir, wie sie anmerkt, tatsächlich komplett der Zugang dazu. Ähnlich wie meine Mutter empfand ich es hauptsächlich als Krach, was da produziert wurde. E-Gitarren schmerzten mir in den Ohren. Dann kamen allerdings die Balladen und Kuschelrock-Alben. Das gefiel mir schon besser. Außerdem gab es noch Formel 1 und MTV und später Viva, wo tolle Videos liefen, die nicht unwichtig waren, um das, was wir Musikgeschmack nannten, zu bilden. Ich mochte Aerosmith und Van Halen's Jump, Bon Jovi, Meatloaf's I Would Do Anything for Love, das ja tatsächlich beinahe klassisch komponiert ist. Eine moderne, romantische Arie. Die Umsetzung eines klassischen Märchens. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen zu Maywalds Corner, dem etwas anderen Musikmagazin. Peter Maywald wünscht viel Spaß beim Zuhören. I would do Eine weitere Künstlerin verband Cordula S. Braun und ihre Mutter, obwohl wir sie beide, wie sie wieder anmerkt, leider niemals hatten live sehen können, nämlich Barbara Streisand. Eines Tages lief ein Konzert von ihr im Fernsehen und obwohl ich am nächsten Tag Schule hatte und es schon spät war, Warum nur wird Kulturelles auch heute meist noch bloß zu nachtschlafenden Zeiten gesendet, durfte ich es ansehen, anhören und miterleben. »Hörst du, wo sie die Töne bildet?« fragte mich meine Mutter. »Hier«, und sie tippte auf die Stelle zwischen Nasenbein und Stirn. »Nicht im Hals, du musst den Ton in den Kopf denken und dort entstehen lassen mit der Luft, die aus dem Bauch kommt. Hörst du es? So. Genau so. Ich weiß nicht, ob ich das hörte, aber ich fühlte die Musik im Bauch, das immerhin. Sie breitete sich in mir aus, wie die Liebe es manchmal tut. Ich werde das nie vergessen. Kurze Zeit später sah ich Jentl. Den Soundtrack dazu hörte ich unzählige Male und versuchte mich im Nachsingen. »Papa, can you hear me?« Auch ich sprach oft zum lieben Gott als Vater aus weit profaneren Gründen, selbstverständlich. God, our heavenly Father. Oh God, and my Father, who's also in heaven. May the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder, the world I see is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me, try to understand me. Papa, don't you know I have no choice? Can you hear me praying? Anything I'm saying, even though the night is filled with voices. I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words in all the books help me to face what lies ahead? And I feel so much smaller. The moon is twice as lonely, and the stars are half as bright. Papa, how I love you. Papa, how I need you. Papa, how I miss you. Maiwalds Corner mit Peter Maiwald am Mikrofon und zu Gast habe ich quasi wörtlich, schriftlich die Autorin Cordula S. Braun, die die Musik für diese Ausgabe von Maiwalds Corner zusammengestellt hat. Sie schreibt: In meiner Straße wohnte ein ausgeflippter Typ. Lange rote Haare, Schlaghosen immerzu, von Kopf bis Fuß in Rot gekleidet. Ich fand ihn toll. Ich wäre gerne ein bisschen selbst so. Eines Tages besuchte ich mit meiner Mutter Köln-Bocklemünd, weil dort einmal pro Saison die samstägliche Kabarettsendung aufgezeichnet wurde. Der Tag war falsch gewählt, aber wir trafen einen befreundeten Musiker, Norbert Gottschalk, der uns darauf hinwies, mit wem er hier sei, und wir sollten doch bleiben, um uns seinen Freund anzuhören. Ich traute meinen Augen nicht, denn da stand mein Nachbar. Natürlich blieben wir. Er sang. Das ist die harte Zeit zwischen Twentours und Seniorenpass, mit leicht schnodderiger Aussprache. Allein optisch war er nicht so ein Mann, wie er meiner Mutter gefallen hätte, und auch sonst reichte er in ihren Augen sicher nicht an Wecker heran. Da reifte in mir der Gedanke, was, wenn ich den hier wirklich, wirklich gut fände. Vielleicht auch aus Protest, aus Provokation. Ein sonderbares Gegenstück zu Konstantin Wecker, optisch wie musikalisch und textlich. Und vielleicht wäre er dann jemand, den ich nicht mit meiner Mutter teilen müsste. Stoppock begleitete mich ebenso ab diesem Moment. Ich leitete später für ihn einige Jahre seinen Fanclub und man kennt sich auch Jahrzehnte inzwischen, nachdem er zuerst nach Bayern und nun nach Hamburg auswanderte. Stoppock in 25 Jahren. Dankeschön. denk ich noch in 150 Jahren an dich, denk ich noch. Und wenn Irrtümer wegfallen, die unwichtig waren, an dich, denk ich noch. Ich denk an dich, wenn die Dämme brechen und niemand hat's mehr in der Hand. Ich denk an dich, wenn Sturmglocken läuten und jedermann flieht Richtung Land. An dich denk ich noch, wenn niemand mehr da ist, die Landschaft vereist und der Geist deiner Kindheit zum Abschied nochmal über Schneefelder reist. Als Support stand Ende der 80er Jahre eine ziemlich schüchtern wirkende, unglaublich talentierte junge Frau bei Stoppock auf Bühne. Katja Werker. Zum Glück ist sie bis heute aktiv. Ihre erste Platte hat sie kürzlich neu aufgenommen mit Gerd Baumann, ein viel gelobtes Album. Contact Myself 2.0. Bald steht Jahresringe in den Startlöchern. Hier kommt die neue Version aus dem Jahre 2020, Contact Myself 2.0 von Katja Werker. Last night, I dreamed I was on a trip to England. I was driving on the left side of the road. The hills were green, the ticket was cheap. Contact myself, dream that my mother, she was sitting by my side. She was 60 and pregnant with another girl. I felt relieved 'cause I knew now she will let me go. Contact myself. My hand, it was a candle that was melting away. It felt like a chocolate in my hands. I tried to dial your number, but the zero had gone somewhere. Contact myself. And I said, Remember that day. Awakened by the ring of the phone, I was swimming in the middle of my bed. It was 11:30. I thought I'd like to stay in England. Contact myself, contact myself, contact myself, contact myself. And I say, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember that day. Remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember that day. Contact Myself 2.0, Katja Werker, featuring Gerd Neumann, live bei Stockfisch, der Edelmusikschmiede, aufgenommen im Jahr 2020. Nach dem Abitur arbeitete Cordula S. Braun ein Jahr lang am Altotheater in Essen. Noch heute, wie sie schreibt, begleiten mich ein paar Freundschaften aus dieser Zeit. Mit Tim Pröse, einem bekannten Autoren, verbinden mich heute noch musikalische Leidenschaften, wie auch das Schreiben. Viel mehr wegweisende Erinnerungen trage ich aus dieser Zeit in mir und ja, schöpfe daraus. Unter anderem lernte ich nach einem Konzertabend Montserrat Caballé kennen und bekam ein Autogramm und eine Umarmung von der sonst eher unnahbar wirkenden Diva. Hinter der Bühne war sie herzenswarm. In diesem Jahr fand ich ganz alleine und ohne den Druck meiner Mutter wieder zur Klassik zurück. Stunden verbrachte ich auf dem dritten Balkon, um Proben beizuwohnen. Bäche von Tränen vergoss ich bei meiner von diesem Zeitpunkt an liebsten Oper La Traviata. Che risolvi o pure patima Maywalz Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und der Musikzusammenstellung der Autorin Cordula S. Braun. Manchmal im Leben findet man spät auf scheinbaren Umwegen zu Leidenschaften. Sie schreibt, ich habe das große Glück, über die Klavierlehrerin meines kleineren Sohnes für den Deutschen Tonkünstlerverband arbeiten zu können. Im Rahmen dieser Tätigkeit nahm ich im Jahre 2018 an einem Kongress teil, der in Düsseldorf an der Robert-Schumann-Hochschule stattfand. Mein Ansprechpartner war der auch für den Kongress zuständige Professor Wolfgang Rüdiger. Ich schrieb einen längeren Artikel für die NMZ und durfte in der Folge zwei Semester lang dem Einführungskurs zur Didaktik beiwohnen. Es war eine unbeschreiblich schöne Erfahrung, während der sich immer wieder Parallelen zwischen den unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen zeigten und ich lernte, dass ich im Grunde meines Herzens schon viel mehr über Musik wusste und geschrieben hatte, als mir selbst klar war. Neue Fenster gingen auf und gaben den Blick auf Horizonte frei, die ich ansonsten vielleicht nicht zu würdigen gewusst hätte. So fand ich auch einen Zugang zu neuer Musik und durfte unter anderem einem Konzert in der Tonhalle lauschen, das mitgestaltet wurde vom Ensemble Aventure, welches wiederum Herr Rüdiger mitbegründet hatte. Ihr kommt vom Ensemble Aventure von Jean-Luc Darbelay. Er ist 1946 geboren. Bach. Thank you. Seit einiger Zeit arbeitet Konstantin Wecker auch mit und für junge Musikerkolleginnen und Kollegen. Auf seinem Label gibt er einigen Platz zur Entfaltung. Eines der ersten, ja, nennen wir es Kinder, war die junge Singer-Songwriterin Cynthia Nikschas. Eine junge Wilde, möchte Cordula S. Braun sagen, die das Herz auf der Zunge liegen hat und sich auch derbere Sprache traut, gesegnet mit einer Stimme, die Janis Joplin ähnelt, zart sein kann, aber auch rau und auf eine wunderbare Art verrucht. Bei ihr passt es und ist authentisch. So rebellisch mag sie die Jugend. Inzwischen veröffentlicht sie weiterhin selbst neue Songs und CDs und hat sich eine gute Fangemeinde erarbeitet. Hier ist Cynthia Nikschas mit Positiv denken. Heute Nacht was Krasses geträumt. Ich hab wohl mal meinen Kopf aufgeräumt, dabei einen Riesenhaufen Stress gesammelt. Und mir fiel auf, was mich echt angammelt, weil da war so viel Stress von mir eigentlich gar nicht dabei. Der meiste Stress, den ich habe, ist euer Rumgeschrei. Hier scheiße, da schlecht, Gezicke, blödes Genöle. Ich kriege Hassgefühle, wenn ich da nur zuhör. Fangt mal an, ein bisschen positiv zu denken. Nur so könnt ihr die Gedanken dann mal lenken. Es ist nicht immer so schwer, nur ab und an unfair. Gegen den Schweinehund wehren, dann wird aus weniger mehr. Negative Gedanken bilden nur neue Schranken, die ihr dann wieder hasst, weil irgendwas nicht passt. Den ganzen Prasma zu lassen, verschafft massenhaft Zeit, sich mit etwas zu befassen, das befreit. Das Aufräumen hat mir echt sehr geholfen. Ich hab noch was gemacht, was ich so richtig toll find. Unnötige schlechte Laune aussortiert. Und hey Folks, ohne Witz, es funktioniert. Ich guck mir alles nochmal genau von der Unterseite an. Und wenn's da auch nicht besser aussieht, überleg ich nicht lang. Stell das Problem getrost weit nach hinten. Das Leben wird mir sicher bald eine Lösung finden. Fangt mal an, ein bisschen positiv zu denken. Nur so könnt ihr die Gedanken dann mal lenken. Es ist nicht immer so schwer, nur ab und an unfair. Gegen den Schweinehund wehren, dann wird aus weniger mehr. Negative Gedanken bilden nur neue Schranken, die ihr dann wieder hasst, weil irgendwas nicht passt. Den ganzen Prasma zu lassen, verschafft massenhaft Zeit, sich mit etwas zu befassen, das befreit. Negative Gedanken bilden nur neue Schranken, die ihr dann wieder hasst, weil irgendwas nicht passt. Den ganzen Prasma zu lassen, verschafft massenhaft Zeit, sich mit etwas zu befassen, das befreit, yeah. Vom 2014er Album Kopfregal, Cynthia Nikschas, Positiv denken. Maiwalds Corner, das etwas andere Musikmagazin mit Peter Maiwald am Mikrofon und Cordula S. Braun, oder wie sie sich als Schriftstellerin nennt, C.S. Braun, hat die Musik zusammengestellt. Und sie schreibt zum nächsten Stück: Manche interessante Gestalten entdeckt man auch durch Freunde. Irgendwann auf dem Weg und stellt dann im Nachhinein Verbindungen fest. Christina Lux ist bekannt in der Szene. Schon früh war sie musikalisch tätig, wurde von Jim Rakete abgelichtet, all sowas. Auch zu Stoppock gibt es Fäden. Ich sah sie jedoch solo zum ersten Mal live in einer Musikkneipe, in die mich eine gute Freundin ausführte, und ich war höchst erfreut über diese unglaubliche Musikalität, die sich in soulig-bluesigen Melodien zeigte, mit einer facettenreichen Stimme durch Gesang dargeboten, untermalt von Gitarrenklängen. Und all das war gepaart mit klugen Texten, sowohl auf Englisch wie auch auf Deutsch. Genial für mein Empfinden. Christina Lux, Playground. Become a lover and you'll be loved. Build this temple right down to the core of what you've got. I'll be waiting here for you. You have to aggro roots and grow up to the sky. Meet all my fright to let it pass. It's gonna be alright. Enough with suffering time. I raise my glass to joy and run until I laugh. Move above. Is open, it's never too late for a happy childhood. Become a listener, and you'll be heard. Build a house so they could come and find a new home. I'll be waiting here for you. If I have to, I go roots and grow up to the sky. Meet all my fright to let it pass. It's gonna be alright. Enough with suffering time. I raise my glass to joy and run until I laugh. Move above, move above. The unlearned is never too late. No, no, no. It's gonna be alright. Alright. I have my suffering. My glass to joy and run until I laugh. Move above the unlearned. Playground is open. It's never too late. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. My glass to joy, run until I love. Move above the unloved. Playground is open. Playground is open. Playground is open. Never too late for a happy childhood. Playground featuring Rentko, Christina Lux. Cordula S. Braun glaubt, es war im Jahre 2016, da spielten plötzlich drei Frauen ein Konzert. Katja Werker, Cynthia Nixers und die ihr bis dahin unbekannte Nadine Fingerhut. Das musste ich sehen, hat sie vermerkt und fuhr nach Dortmund in das schöne Hansa-Theater. Es wurde für Publikum und die drei Künstlerinnen ein unvergesslicher Abend. Einige Zeit später brachte Nadines Musik und mein Schreiben, genauer mein Roman Emma und Agathe, uns im virtuellen Raum zusammen. Inzwischen haben wir uns auch nochmal persönlich getroffen und Nadine hat zu meiner großen Freude eines meiner Gedichte auf YouTube eingelesen. So möchte ich in dieser einen Stunde, die du vom Tag dir nimmst, neben dir liegen, dass Ruhe in uns falle, wie volle Tropfen auf durstigen Grund. Sie würde auf weichen Flügeln hineinfliegen, wie die Liebe ins Herz der Mutter beim Anblick neuen Lebens. So wär ich gesund. Sanft spürten wir beim Atmen im Gleichklang, wie alles atmet, und hörten, dass alles klingt, in der Stille, gerade in der Stille. Ebenso wie es immerfort in uns singt, wuchs in uns ein großer Wille, eine Lust darauf, alles neu zu erfahren. Zart berührten sich die Spitzen unserer Finger, keine Berührung könnte je intensiver sein. während unsere Gedanken reisen, aufklaren. Und so schliefen wir ein, sicher der Nähe des anderen, sicher im Geborgenen. An Tagen wie heute leuchtet alles so hell und die Zeiger drehen sich zu schnell. Ich wär so gern für immer hier mit dir, hier unter den Bäumen, gleich neben den Feldern, wo die Grillen noch zirpen, nur schallt aus den Wäldern das einsame Lied der Wölfe. Du schaust mich nur an. Nadine Fingerhut von ihrem Album, tja, Lasst die Liebe lauter werden, mit meinen Augen. Zu den aktuellen Labelkindern von Konstantin Wecker, die Cordula S. Braun ins Herz geflogen sind, zählen wiederum drei junge Frauen. Unterschiedlich nicht nur in den Haarfarben, so trägt und verbindet sie doch auch Nadines Leitgedanke, lasst die Liebe lauter werden. Dass die Liebe eben das Wichtigste ist, was unsere Zeit gerade benötigt, das wird schnell deutlich. Jede der drei arbeitet an Soloprojekten, nun aber haben sie sich auch zusammengefunden, was Cordula S. Braun sehr, sehr schön findet. Girl Power nennen sie es selbst. Ich bin dabei, wie sie schreibt. Sarah Straub, Miriam Hanika und Tamara Barnes. Wurzeln und Flügel. Ich atme ein allerletztes Mal. und geh mit festen Schritten Richtung Tür. Ich bin ganz still, ich brauche nichts zu sagen. Wie gerne bliebe ich bei dir. Aus meinem Weg ist nie ein Ziel geworden. Jede Route endet in der Wirklichkeit. Wo will ich hin? Ich müsste lügen. Würde ich nicht sagen, ich will heim. Die Welt ist groß, doch größer als die Welt ist meine Sehnsucht nach dem Ort. Wo ich verstand, dass ich Wurzeln brauche, nur damit ich dann in den Himmel wachsen kann. Ich fliege fort in andere Gefilde, lass dich los in meiner Fantasie, mein Heimatort, ein paar Gebilde für dich genug, doch genügt hat er mir nie. Du hast mir einst die Flügel selbst gegeben, jetzt wo alles mich an deiner Seite hält, ist jedes neu gebaute Nest schon bald entzaubert und innerlich entstellt. Die Welt ist groß, doch größer als die Welt ist meine Seele. Nach dem Ort, wo ich verstand, dass ich Wurzeln brauche, damit ich irgendwann in den Himmel wachsen kann. Weit weg von dir, in unbekannten Ländern, wo ich ergreife, was immer mich erfasst, ist jeder Ast, nach dem ich mich verzehre, doch nur ein Halm aus lang verdorrtem Gras. Ich ziehe fort in andere Kontinente, hab schon lang vergessen, wer ich bin, auch wenn ich längst nach Hause fliegen könnte. Sonne hin. Die Welt ist groß, doch größer als die Welt ist meine Sehnsucht nach dem Ort, wo ich verstand, an das ich Flüge brauche, nur damit ich dann in den Himmel fliegen kann. Angekommen bin ich dann, wenn ich Wurzeln hab und fliegen kann. Ach, und da sind noch weiter Kreise, welche, die sich schließen und andere, die sich konzentrisch neu bilden. Pippo Pollina spielte auf einem Geburtstagskonzert mit Freunden, unter anderem mit Stoppock. Ebenso gab es aber auch Verbindungen zu Cordula S. Braun, wieder neuen Künstlerinnen und Künstlern, die in Duetten zum Beispiel Ausdruck fanden, wofür sie so sehr dankbar ist. Eine Herzensverbindung rein musikalisch und eine Entdeckung für sie war Rebecca Backen. Hier kommt Pippo Pollina featuring Rebecca Backen, Elagio, Le Lampare. Und da wir am Ende der heutigen Ausgabe von Maiwals Corner angelangt sind, Hier ein Schlusswort von Cordula S. Braun, die die heutige Musik zusammengestellt hat. Die Welt muss poetisiert werden, sagt Konstantin Wecker, auch noch im Jahre 2022. Und ich leiste mein Bestes, um dazu beizutragen. Gedichte stehen derzeit absolut im Vordergrund meines schriftstellerischen Tuns. Und für mich und einige meiner Leserinnen und Leser klingen auch sie wie Musik, wie Melodien, die aus dem einen in das andere Herz fliegen. So viel Musik, so viele Unterschiede, so viele Gemeinsamkeiten, so bunt wie ein Strauß Wiesenblumen, wie das Leben selbst. Ich bin immer wieder froh über die Vielfalt. Vielleicht mag ich mich deshalb auch selbst im Schreiben nicht einem Genre verpflichten. Ich schreibe aus den Tiefen meiner Seele nicht das, was ich muss, weil es ein Verlag verlangt oder eine Leserschaft, die Geld einbringt, sondern das, was ich schreiben muss, weil ich es schreiben muss, weil es raus möchte. Ich sehe das Schreiben als eine Art Übersetzung meiner inneren Bilder in eine Sprache, die im Außen verstanden werden kann, bunt, vielfältig, so wie es Musik eben auch ist. Eine Sprache, Emotionen zu transportieren. Danke an all die Künstlerinnen und Künstler und die Musikerinnen und Musiker auf meinem Weg. Sarai pioggia di primavera, sarai strada un sentiero, sarai terra un veliero, sarai una goccia nell'infinito, un orizzonte dimenticato sarai. All around us is quiet tonight, the light of a dream is inside, the blue of the sea is our guide, I'm your boat. Cordula S. oder C. S. Braun, musikalisch und mit vielen Worten zu Gast bei Maiwalds Corner. Und das war die heutige Ausgabe. Und mir, Peter Maiwald, bleibt nichts weiter übrig, als mich von Ihnen mit einem Diener zu verabschieden, nicht ohne den Hinweis zu vergessen. Hören Sie bitte weiterhin gute Musik. Tschüss, bis nächste Woche und bleiben Sie gesund. There's a man I found, could bring us all joy. There's a doctor I found, could kill the boy. A doctor I found, can